sich so wohl. In den Bergen möcht ich sein, mit ein wenig Sonnenschein, wo die Alpenrosen blühen. Ja, nur dahin möcht ich ziehen, dort, wo rauscht der Wasserfall, unten im grünen Tal. Wie schön sind die Berge bedeckt mit Schnee und Eis. In dem schönen Land Tirol fühlt ein jeder sich so wohl. Da blüht auch ein Blümlein zwischen Schnee und Eis. Und das Blümlein, das heißt Edelweiß. Jeder Busch sich freut, dann geht's auf den Bergejuckweg. Ja, wie schön ist es im Schnee. Und am Abend in dem Tal tanzen, singen alle mal. Und die Musik spielt dazu, der Wirt hat keine Ruhe. Wie schön sind die Berge bedeckt mit Schnee und Eis. In dem schönen Land Tirol fühlt ein jeder sich so wohl. Da blüht auch ein Blümlein zwischen Schnee und Eis. Und das Blümlein, das heißt Edelweiß.